wieder. Internetfernsehen liegt eigentlich nahe, weil eigentlich allen klar, uns hier auch, deswegen machen wir das so etwas provisorisch, spruchhaft, dass das Fernsehen so etwas in die Knie geht, das konventionelle, und wahrscheinlich durch ein Internetfernsehen ersetzt wird, wo man sehr viel besser wählen kann und sehr viel individueller vorgehen kann. Und das ist genau Ihre Idee. Eigentlich nicht vor dem Fernsehapparat sitzen und warten, was einem da so angeboten wird, vor allem viel Werbung, sondern sich das individuell zusammenstellen. Habe ich es richtig wiedergegeben? Das ist richtig. Der Vorteil bei unserem individuellen Fernsehen ist natürlich, dass man nicht selber suchen muss, sondern dass man einmal ein Profil von sich angibt, seine Interessen für bestimmte Genres, und dann werden einem automatisch Serien rausgesucht. Das ist natürlich im normalen Fernsehen und im jetzt klassischen Internetfernsehen, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist es ja immer noch so, dass man ständig suchen muss. Und besonders jetzt im Fernsehen, vor dem Fernsehgerät, ist es wahrscheinlich so, man sucht eine Sendung, findet endlich eine, die hat angefangen, man weiß nicht, worum es geht. Wenn man grob die Züge verstanden hat, kommt die Werbepause, man schaltet ab. Und das wollen wir halt verhindern. Dadurch, Sie machen es ohne Werbung? Nicht ohne Werbung, mit weniger Werbung, weil dadurch, dass wir jetzt von einem Nutzer ein grobes Profil haben, was für Interessen er hat, wissen wir ungefähr, welche Produkte für ihn attraktiv sein könnten. Das heißt, man kann Werbepausen ja drastisch verkürzen, weil man einem Mann dann zum Beispiel, wenn man jetzt angibt, ein Profil, männlich, braucht er wahrscheinlich keine Lippenstifte oder Ähnliches. Das heißt, solche Sachen fallen schon mal weg. Und so kann man natürlich die Werbepausen verkürzen. Also heutzutage nicht mehr, aber früher viel. Ja, also kann man dann natürlich, ja, das ist auch attraktiv dann jetzt für die Werbepartner, weil die dann nicht mehr ein riesengroßes Werbeangebot bezahlen müssen, sondern individuell zuschneiden können. Sagen Sie, sind denn die Menschen so ohne weiteres bereit zu sagen, also ich interessiere mich für Folgendes, geben die das so ab oder wie ist denn da so Ihre Erfahrung? Also soweit ich weiß, ich mache es selber gerne. Es gibt, also als Fernsehen gibt es sowas ja zum Glück noch nicht, deswegen ist das ja auch unsere Idee. Gibt es viel, und ich denke mal, also ich würde das in Kauf nehmen, wenn jetzt, gut, es hat jetzt wahrscheinlich die, also das würde jetzt nicht über unsere Firma hinausgehen. Wir würden das nicht weiterleiten. Und natürlich, wenn ich dadurch Serien erhalte, die mich interessieren, auf die ich vielleicht selber nie gekommen wäre, und dafür in Kauf nehme, weniger Werbung sehen zu müssen, würde ich das auf jeden Fall machen. Wie machen Sie das? Also nehmen wir mal an, ich sage Ihnen, was ich sehen will, und jetzt fangen Sie an, für mich zu suchen. Wie machen Sie das? Na, wir hätten ja praktisch einen festen Sendepool mit verschiedensten Serien, Film, Spielfilm und so weiter. Und je nachdem, welches Profil halt angegeben wurde von der entsprechenden Person, wird dann halt aus diesem Sendepool, den wir schon vorhanden haben, werden dann halt die Sendungen ausgesucht und dann dem Zuschauer oder dem Internetnutzer praktisch dann angeboten. Das machen Sie so von Hand oder wie machen Sie das? Nein, das ist natürlich, man deklariert jetzt vorher Serien oder Sendungen vorher mit einem Genre oder mit Interessenrichtung und dann schaut, eine Suchmaschine macht das also sowas wie Google, nur dann halt das zugeschnitten. Das müssen Sie sich ausdenken oder das gibt es schon? Ne, das müsste man sich ausdenken. Das muss man programmieren. Ja. Und wie finden Sie die Leute, die da mitmachen würden? Ja, das ist eins der Probleme. Man könnte jetzt natürlich in eine Kooperation treten mit vorhandenem Internetfernsehen, denen das anbieten und fragen, was sie dazu sagen würden. Eventuell wieder das Problem, dass man kein Patent hat. Und sonst, ja, im Internet ist mehr Werbung einfach. Man könnte Banner anbieten an Websites. So müsste man mit den Kunden rankommen. Eigentlich kann ich das doch selber machen mit diesem RSS, dass ich mir so meine Zeitung, meine Sendung zusammensuche. Muss ich gar nicht jemanden einschalten wie Sie, muss ich auch nicht bezahlen. Warum würden Sie sagen, das reicht nicht? Naja, Sie müssen ja direkt nicht an uns bezahlen. Es ist ja so, dass wir, zumal sparen Sie die Arbeit. Wenn Sie jetzt ständig suchen, die Suchmaschine wird Ihnen das automatisch raussuchen. Und wir hatten ja eigentlich gedacht, erstmal einen festen Kundenstamm jetzt übers Internetfernsehen zu bekommen und dann später eine Art Receiver entwickeln, mit dem man dann dieses Internetfernsehen auch auf den Fernseher übertragen kann. Und da würden wir dann die Gewinne dadurch machen, dass wir diese Boxen verkaufen. Wie geht das genau? Also was ist das Ertragsmodell in Ihrem Businessmodell? Ja, wir würden einmal als Internetfernsehen natürlich auch Einnahmen machen über Banner, die wir selbst schalten. Und dann durch den Verkauf dieser Receiver oder Setup-Boxen. Und größtenteils natürlich auch durch die besonders gezielt eingesetzte Werbung, weil man hat ja dieses Profil von den Menschen. Und ich denke mal, es ist für besonders für Firmen sehr interessant, wenn man jetzt wirklich weiß, den Werbespot, den ich da jetzt ausstrahle, der kommt wirklich an den Kunden, den das wirklich interessiert. Ich meine, wenn dort irgendein Mann eingibt, dass er gerne Fußball guckt und so weiter, und wenn dort jetzt Becks eine Werbung schalten möchte, dass sie halt ihr Bier gut verkaufen, dann ist das viel mehr wert, als wenn sie diese Werbung jetzt irgendwie im Free-TV zu irgendeiner Sendezeit senden, wo vielleicht nur 10 oder 20% der Zuschauer wirklich interessiert sind an dem Produkt. Und das ist halt bei uns anders, weil man weiß wirklich, was die Leute möchten, was ihre Interessen sind, und dann kann man halt diese Werbung wirklich gezielt einsetzen, und diese Werbung ist dadurch halt viel mehr wert. Vor allem wäre bei uns auch möglich, dass man Werbung lokal einsetzt. Also sei zum Beispiel, jetzt habe ich ein Produkt, das nur für Berlin interessant ist, dann kann ich das auch nur in Berlin zeigen, was bei generell normalem Fernsehen jetzt nicht möglich wäre. Haben Sie schon mal ein bisschen angefangen, so im Freundeskreis, Bekanntenkreis? Ja, es gab da schon welche, die meinten auch, das ist eine gute Idee. Würde man mitmachen. Das Problem ist natürlich, man müsste das alles programmieren, man müsste das auf die Beine stellen, man bräuchte Investoren. Das ist halt schwierig jetzt als Schüler, das nebenbei nehmen. Brauchen Sie wirklich Investoren oder können Sie das in der kleinen Form? Also es gibt schon geringe Kosten jetzt, die nebenbei laufen würden. Wenn man jetzt als Internetfernsehen anfangen würde, bräuchte man natürlich dann schon, man müsste die Kosten für einen Server decken. Also es gibt geringe Kosten am Anfang, aber also... Ja, man könnte es machen, es hat bloß ziemlich viel. Du musst auch erstmal den Pool an Sendungen füllen irgendwie, und da gehört ja dann erstmal ein Konzept hinter irgendwie, dass da schon was da ist. Ja. Machen wir mal so eine kleine Probeabstimmung. Ne? Wer wird jetzt so den Service nutzen? Hand hoch. Also nicht so sehr. Halt, Hand. 1, 2, 3, na, so vielleicht 10-20% der Teilnehmer. Wer findet eigentlich, kann er da selber oder hat gar nicht die Zeit dazu? Also wer wird es nicht nutzen? Sie können sich auch enthalten. Ja, ehrlich, Rückmeldung. Ist eine Mehrheit, oder? Eine knappe Mehrheit, glaube ich, die noch nicht. Wer würde sich enthalten? Niemand. Ein bisschen. Ja, schön. Also ein bisschen was, ein paar Kunden hätten sie schon. Ja, Menschen haben ja immer Angst vor Veränderung. Menschen haben Angst vor Veränderung. Ja, natürlich. Wenn die schon so ein gewisses Alter überschritten haben. Ja. Bis 18 hat man keine Angst vor Veränderung. Ja, vor 100 Jahren hat wahrscheinlich jeder gesagt, man würde niemals Fernsehen auf so einer blöden Röhre gucken. Genau, das ist richtig. Wunderbar, Zapster nennen Sie sich? Zapster oder Zapster? Zapster. Zapster. Individuelles Internetfernsehen, alles Gute. Ich wünsche mir, dass Sie das nicht aufgeben, sondern da dranbleiben. Also ich glaube, Internetfernsehen hat eine große Zukunft. Und irgendwann fangen wir dann an, auch professionell miteinander zu konkurrieren. Bei uns geht es auch das Programm zu. Und das können Sie auch. Ja, herzlichen Dank und viel Erfolg. Und dann gehen wir zu der Zeit.